einen Band habe ich mir gekauft. Das war der Kindheit. Conan vs. Kaito? Nee, Conan vs. Kaito Kid, genau. Danke, Philipp. Dass ich weiß, welche Bände du gekauft hast, ja. Hallo und herzlich willkommen zum 7. News-Podcast im Jahr 2014. Wieder mal ein News-Podcast, in dem wir die News aus dem vergangenen Monat, also dem Juni 2014, besprechen wollen. Nachdem ich im letzten News-Podcast nicht mit dabei war, bin ich dieses Mal wieder dabei und freue mich natürlich sehr, euch heute die News präsentieren zu dürfen und haben natürlich auch einige weitere Moderatoren heute mit dabei. Da ist zunächst zu nennen Clemens. Hallo Clemens. Seid gegrüßt. Und ich begrüße auch Olli. Hallo Olli. Hallo Philipp und hallo liebe Hörer. Und zu guter Letzt noch unser Stargast, der heute mal wieder als Stargast dabei sein darf. Hallo Kevin. Einen wunderschönen guten Tag. Genau, lieben Gruß an dieser Stelle noch an Marcel und Bianca, die heute beide leider nicht mit dabei sind. Ich beginne direkt mit ein paar internen Angelegenheiten, ehe es dann mit dem Anime in Deutschland, dem Manga in Deutschland, der spoilerfreien Zone, dem Anime in Japan und dem Manga in Japan weitergeht. Ihr kennt das ganze Prinzip ja, wenn ihr schon einige News-Podcasts gehört habt. Wenn nicht, auch gut, könnt ihr euch diesen News-Podcast an unser Konzept gewöhnen. Zunächst das Intro, wo ich gerne auf das Conan-Wiki eingehen möchte. Unser Schwesterprojekt, wo es vor kurzem die 5. Qualitätswoche gab. Mutterprojekt kann man auch sagen, ja. Da gab es die 5. Qualitätswoche, bei der ganze 71 Artikel verbessert werden konnten, und zwar in 114 Bereichen. Das sind die Bereiche Inhalt, Bilder und Korrektur. Und ganze 11 Benutzer haben sich an dieser Qualitätswoche beteiligt. Ich war natürlich auch wieder mit dabei und ich habe mich auch sehr gefreut, dass Olli dieses Mal erstmals mit dabei war. Also herzlichen Dank dafür. Bitteschön. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ganze 11 Benutzer da mitgemacht haben. Das ist gemeinsam mit der 2. und 3. Ausgabe der Qualitätswoche ein Rekord bei den bearbeitenden Benutzern gewesen. Auf der inhaltlichen Ebene war es leider kein Rekord. Wie gesagt, 71 verbesserte Artikel. Bei der vorigen Ausgabe, der 4., hatten wir ganze 81 Artikel verbessern können. Also dieses Mal nur 71, obwohl das natürlich auch eine ganz stolze Zahl ist. Und jeder einzelne Artikel eigentlich einer mehr ist. Also Hut ab und danke. Gut, dann machen wir weiter mit einem Geburtstagsgruß oder Glückwunsch an Gosho Aoyama und Kaito Kuroba, die ja beide Geburtstag hatten. Nicht wahr, Kevin? Ja, so ist es. Gosho Aoyama ist dieses Jahr 51 Jahre alt geworden. Ihr könnt schon erahnen, Kaito Kuroba ist nicht annähernd so alt. Immer noch 16, 17. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Happy Birthday! Huhu! Oder was habt ihr noch? Ja, genau. Gibt ja häufig das Gerücht, dass Aoyama sterben soll. Ah. Also nicht soll, sondern dass er sterben wird, bevor Detective Conan zu Ende ist. Das macht ja immer die Runde. Jetzt ist er schon 51, zwar deutlich älter als andere Mangaka, die sind ja alle immer so, keine Ahnung, 20, 30, wenn einige bis länger im Geschäft sind, vielleicht schon knapp über 40. Aoyama hat ja schon die 50er-Marke durchbrochen und wird natürlich auch nicht jünger. Allerdings denke ich nicht, dass er noch vor dem Ende von Detective Conan ableben wird. Dazu, schätze ich mal, wird Detective Conan nicht mehr zu lange dauern. Wir sind jetzt schon bei Kapitel 900 angekommen, wie ihr später noch hören werdet. Und so weit wird es da jetzt auch nicht mehr weitergehen, schätze ich mal. Man merkt ja auch schon allmählich, dass sich das bisschen Richtung Ende geht, finde ich. Man sollte nur auch nicht seinen Lebensstil außer Acht lassen, der ja sicherlich krankheitsfördernd sein kann. Er hat sich ja mehrmals darüber geäußert, über sein Schlafverhalten. Wie viel waren es? 2 bis 3 Stunden täglich. Ja, dieser Rhythmus ist natürlich nicht immer einfach für einen Mangaka, aber dazu ist er natürlich schon sehr lange dabei. Ja, und wir wünschen ihm alles Beste, dass er auch weiterhin gut mit dem Rhythmus auskommen kann, auch wenn er sicherlich nicht gerade der gesündeste Mensch ist oder lebt gerade. Ja. Nun ja, Clemens, aber er hat ja auch schon in einigen Mangas am Anfang des jeweiligen Bandes betont, er würde gerne abnehmen und gesünder leben und essen, trinken, was auch immer. Schauen wir mal, wie sich das in Zukunft mit seinem Lebensstil und seiner Manga-Karriere vereinbaren lässt. Vielleicht muss er in Zukunft auf ein paar Stücke Baumkuchen verzichten, schätze ich mal. Auf jeden Fall, auf den Vergifteten sollte man verzichten, in der Tat. Das In sowieso, seinem Fall ist ja auch wahrscheinlich Fast Food, der Kette Welcome Burger ist sicherlich verlockend. In der Tat, ja. Gut, machen wir weiter mit der nächsten News. Wir hatten noch ein Gewinnspiel, wo man Band 80 gewinnen konnte. Und ich denke, dazu hat auch wieder Kevin mal ein paar genauere Informationen, wenn ich da richtig informiert bin. Philipp, du bist ständig richtig informiert. Auch hier gebe ich noch ein paar Infos. Ja, wir haben mit Egmont Manga, unseren liebenswerten Partnern, ein Gewinnspiel veranstaltet. Drei Bände gab es zu gewinnen. Einen bei uns auf connenews.org, einen bei uns auf Facebook. Ich tu mal die Verweise nach vorne verlegen. facebook.com/connenews, ja. Und Twitter, twitter.com/connenews. Ebenfalls je ein Band war zu verlosen. Ich kann mal sagen, während beim Newsblog dieses Mal weniger Teilnehmer waren, gab es dafür umso mehr auf Twitter und auch auf Facebook. Auf Facebook waren es, glaube ich, beinahe 300, auf Twitter immerhin um die, ja, wie viel waren das denn? Ja, so 90 rum, so ähnlich wie auf Newsblog ebenfalls um die 90, liegt aber auch daran, ich habe dieses Mal die Gewinnspielfrage so präpariert, dass da nicht jeder Hinz und Kunz, also ja, also ich habe so gemacht, dass wirklich auch mal eher die Fans mitmachen und nicht nur die gierigen Arschgeier, die auf Gewinnspiele fixiert sind und so das Netz durchforsten und dann teilnehmen in der Hoffnung, irgendwas abzustauben, ja, mit den, mit, ich will gar nicht weiter drauf eingehen. Ja, auf jeden Fall freut mich, alle drei Gewinner haben gewonnen, wurden benachrichtigt. Echt? Und gewonnen? Haben auch schon, ja, haben sich auch schon zurückgemeldet. Die Wände gehen bald raus. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Freut mich sehr, dass ihr teilgenommen habt und diese Bände dann auch gewonnen habt. Gut, soweit dazu. Dann kommen wir noch zu einem weiteren Conancast, den wir veröffentlicht haben. Das war der 74. Conancast, in dem es um, ne Kevin, räuberische Erpressung geht. Ja, in der Tat. Verliert Kaito Kid seine Zauberkraft, war da die Frage, der wir uns gewidmet haben. Und wenn ihr daran interessiert seid, an Kaito Kid und seiner Magie, dann dürft ihr da gerne mal reinhören. Wir freuen uns sehr. Eine absolute Empfehlung an dieser Stelle. Gut. So, soweit zum Internen. Jetzt geht es weiter mit dem Anime in Deutschland, wo wir auch wieder ein paar interessante News haben, wie so häufig. Und zwar geht es zunächst los mit den Synchronarbeiten zum 17. Film Detektiv auf hoher See, die bald starten werden. Der 17. Film wird ja auch schon noch in diesem Jahr in Deutschland erscheinen und dementsprechend ist es auch logisch, dass natürlich die Synchronarbeiten irgendwann mal stattfinden müssen, am besten vor Release. Nicht wahr, Kevin? So ist es, Philipp. Zum Film selbst gab es zwar keine weiteren News, allerdings, wie du sagst, die Synchronarbeiten wurden angesprochen, abermals verantwortlich für die Synchronregie und das Dialogbuch ist Karen Lehmann, ein Name, den unsere Leser vielleicht schon mal gelesen haben, zu vermerken sei, dass die Synchronarbeiten selbst Anfang Juli stattfinden sollen. Ja, ihr hört diesen Conancast. Oh Wunder, es ist Anfang Juli. Eventuell sind diese wohl just in diesem Moment gestartet. Wir wissen es nicht so genau, wir hoffen aber. Zu sagen gibt es ja, Release am 26. September 2014 auf DVD und Blu-ray. Außerdem ja noch auf der Konichi, wenn ich mich nicht irre. Ja, doch, ja. Im Vorverkauf, ja, gut. Die Konichi ist ja, glaube ich, Mitte September, wenn ich mich da nicht irre. Ich glaube auch, ja. Demnach ist es logisch, den Film da schon vorher zu zeigen. Und der wird auch verkauft, ne? Hat's ja, er wird auch verkauft, ja. Ja, soweit war ich gar nicht informiert. Okay, gut, dann werde ich mir da ein Exemplar holen, gut. Dann weiter mit dem nächsten Detektiv Conan Kalender, wo ihr euch dann die Termine für 2015 markieren könnt, was die Detektiv Conan Bände und auch die Detektiv Conan Filme oder den Detektiv Conan Film wahrscheinlich, wird es ja nur eingeben im nächsten Jahr, markieren könnt. Da ist jetzt ein Cover des Kalenders aufgetaucht, der ja ab August, meine ich wieder, bestellbar sein wird. Was hat es denn damit auf sich? Kevin. Ja, erstmal eine kleine Berechnung, Philipp. Tatsächlich war mal der 7. August angedacht, hat sich jedoch mit diesem Kalender, mit dem Auftauchen des Covers, auf den 4. September verschoben. Ah, der 35. August, okay. nicht schlecht, ja. Was es noch zu sagen gäbe, alle anderen Kalender, also zum Beispiel Death Note, One Piece, Sailor Moon, etc. pp., die bleiben mit ihrem Release am 7. August. Auch noch wichtig wäre, das Cover des Kalenders ist übrigens nur ein vorläufiges Cover. Im Nachhinein, oder ich hatte dann auch die Möglichkeit, mit Kase in Kontakt zu treten. Und ja, noch diese Info, das Kalendercover ist vorläufig. Oder bisher als vorläufig anzusehen, genau. Ich finde es sehr schön, dass auch für 2015 wieder ein Kalender geben wird. Wir hatten da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, wenn ich mich nicht irre, in einem früheren News-Podcast, als dann angekündigt wurde, dass es auch einen Content-Kalender für 2015 geben wird. Ja. Ich habe den für 2014 ja hier bei mir hängen, finde ich auch sehr schön und bin auch froh, dass Kase diesen Weg geht und auch in Zukunft weitere Kalender veröffentlicht. Ich meine, sie hatten ja vor einigen Jahren schon mal testweise ein paar Kalender herausgebracht, die auch noch ein anderes Layout hatten, was anscheinend ja relativ passabel ankam, sage ich mal. Es wurde dann, glaube ich, wieder für 1 bis 2 Jahre eingestellt, ehe es dann 2014 wieder weiterging mit den Kalendern. Und jetzt auch 2015 scheinen sich die Kalender 2014 ja so gut verkauft zu haben, dass man auf 2015 wieder aufs gleiche Pferd setzt und versucht, hier wieder genügend Kalender zu verkaufen. Ja, genau. Ja. Mir fällt gerade ein, mein Kalender, ich habe 2 insgesamt übrigens, einen für die Ewigkeit und einen über meinem Bett und ich merke gerade, der ist immer noch auf April. Ich schaff's einfach nicht, den umzudrehen. Ich schaffe es nicht. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das Blatt am Ende des Monats umwenden kann, weil ich gespannt bin, welcher Charakter kommt. Juli, wer ist denn da zu sehen? Megurel, glaube ich, oder? Megurel war im Juni. Ah, Juli. Wer ist dann im Juli zu sehen? Der gute Kogoro Mori, der Meisterdetektiv. Mori Kogoro, alles klar. Ah, ich glaube, ich habe den Kalender auch noch gar nicht umgedreht. Der schläft sogar in einer Position. Der schlafende Kogoro, ja. Oder der rauchende Kogoro, je nachdem. Ich finde aber sehr schön, dass es nächstes Jahr auch wieder einen Kalender gibt. Und ich denke auch, dass sich der im nächsten Jahr gut verkaufen wird, weil Conan-Kalender sind ja sehr neu und es gibt sehr viele Conan-Fans, die sich einen zulegen. Hoffen wir mal, dass die Bilder dieses Mal ein wenig, ich sag mal, aktueller sind, denn bei dem alten Kalender hatten wir ja damals schon im News-Podcast bemängelt, dass es doch recht alte Bilder waren und auch sehr, ich sag mal, viele Standardbilder waren mit dabei. Vielleicht macht es ja Kase dieses Mal so auch ein paar aktuellere Bilder zu bringen, die nicht schon aus dem deutschen Anime bekannt sind, sondern auch ein paar, die vielleicht aus dem Film oder sonst wo, sofern es da Rechte gibt. Ich denke mal, die schustern die Kalender ja selbst zusammen. Eine offizielle japanische Vorlage gibt's da ja nicht in dem Sinne. Die Kalender meinst du? Von den Kalender, ja. Ach so, ja. Ich denke auch, das machen sie selbst, ja. Ja, ich hatte aber auch bei der Leipziger Buchmesse im März diesen Jahres war das, häufig gesehen am Stand von Kase, dass sie die ganzen Kalender für 2014, weil ja schon 2014 war, vergünstigt verkauft haben. Also noch eine Menge Kalender herumliegen hatten und auch bei zahlreichen Händlern habe ich den Kalender noch gesehen oder auch andere Kalender, die Kase veröffentlicht hat, Anime-Kalender, die dort noch verkauft wurden. Und anscheinend gibt es dort ja noch eine große Anzahl an Kalendern, die irgendwie nicht verkauft worden sind. Und ich meine auch, dass ich bei irgendwo später in diesem Jahr noch einen Kalender gesehen habe. Also was ich sagen kann, bei Amazon waren die Kalender dann auch vergünstigt und die sind aber jetzt mittlerweile nicht mehr verfügbar. Also jetzt im Juli scheinen wohl alle einen 2014-Kalender bekommen zu haben. Oder aber Kasern jetzt alle vernichtet. Gerade noch rechtzeitig, ja. Kann man ja ein paar Jahre wiederverwenden, wenn dann die Tage genauso übereinstimmen mit den Wochentagen wie in diesem Jahr. Wann wird das der Fall sein, Philipp? Ich was weiß es gerade schon leider nicht. Ich habe noch einen Pokémon-Kalender von 2001, der irgendwie, glaube ich, bisher zweimal übereinstimmte. Aber so sicher bin ich mir da auch nicht. Aber ich hatte das Gefühl, um beim Detective Conan-Kalender zu bleiben, dass die, dass es sehr viele davon gab und dass am Ende noch sehr viele übrig waren. Hm. Also ist meine persönliche Meinung. Und ich schätze mal, dass am Ende sogar einige vernichtet werden mussten, weil sie, oder verschenkt werden mussten. Also, das war jetzt so ein Witz. Also ich glaube nicht, ich meine, das ist auch ein Kalender, hat ja auch einen Wert, einen Geldwert. Ja klar, aber wenn die Herstellung kostet ja was. Wenn man sie nicht verkauft hat bis, sag ich mal, Mitte 2014, dann ist es irgendwo ja auch, also Ende 2014 haben die ja natürlich einen Wert verloren. Das ist, da sind ja die eigentlich Ende 2014 nichts mehr wert. Doch ein bisschen schon. Spätestens. Ein Sammlerwert vielleicht für einen Sammlerwert, Euro. Ja. Also kauft euch welche und versteigert ihren später irgendwo im Internet. Ja. Bei Internet-Auktionshäusern. Ich meine, ja. ja. Das war das zum Conan-Kalender und zum 17. Film. Beides ja von Kase, deswegen hier beim Anime in Deutschland. Eine Rubrik Kalender in Deutschland gibt es leider noch nicht. So viele Kalender gibt es nicht von Detective Conan hier in Deutschland. Weiter geht's mit dem Manga in Deutschland, wo wir auch eine ähnliche Anzahl an News haben. Zunächst einmal wurden im vergangenen Monat drei neue Bände als E-Book veröffentlicht. Wir hatten da ja vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen. Richtig. Über die E-Book-Veröffentlichung und auch ausgiebig darüber diskutiert. Jetzt wurden die Bände 4, 5 und 6 veröffentlicht. Also im Juni, ja? Am 5. Juni? Im Juni, genau. Also im letzten Monat noch. Genau. Und ich weiß nicht, ob du da noch mehr zu sagen willst, Kevin. Ist ja eigentlich selbsterklärend. 4, 5 ja, und 6. Ja, also ich würde schon noch gern was nicht dazu sagen, aber ich will gleich weitergreifen. Denn, also jetzt erschien ja dann am 3. Juli Band 80 und nochmal die nächste E-Manga-Ladung. Nämlich die Bände 7, 8 und 9 als E-Book. Deswegen sag ich ja, also kurz zusammengefasst, wenn ihr die Bände als E-Book kauft, spart ihr 23,2%, Normalpreis 6,50, als E-Book 4,99, ihr entscheidet, ja, ihr entscheidet. Ansonsten, ja, Band 80 ist erschienen, das ist wohl die etwas erwähnenswertere News. Ja, wir haben mit Spannung auf die Auflösung des Vampirfalls gewartet, mit Spannung erwarten wir auch den Rest des Mangas. Eiheimerer, Masumisera, Yumi Miyamotos Ex-Freund und Joni Starling wissen kräftig mitzumischen. Ich denke, ja, es kribbelt, also mir persönlich kribbelt es schon in den Fingern. Ich habe bisher nur das erste Kapitel, also die Vampirauflösung, gelesen. Und ich freue mich schon, wenn ich da weiterlese und dann da auch, wie immer, der Conan-Cast zum Band kommt. Genau, ja, also ein Conan-Cast, also ein Themen-Podcast zum Band wird es natürlich wieder geben. Den dürft ihr noch im Laufe des Monats erwarten. Ich freue mich auch sehr auf diesen Band, habe ihn auch schon, allerdings noch nicht gelesen. Und genauso gespannt dürfen natürlich auch wieder auf Band 81 warten, wo dann der letzte Fall aus Band 80 aufgeklärt wird. Band 81 erscheint dann ja erst im Oktober. Und Band 82 dann erst im Januar 2015, was ihr dann in eurem Kase-Kalender gerne schon markieren dürft, wenn ihr ihn dann im September, am 4. September war das ja, gekauft habt. Nochmal kurz zu den E-Books, also 7, 8, 9. Hatte ganz vergessen, dass jeden Monat ja welche rauskommen. Ja, deswegen wollte ich gleich noch weitergreifen. Das vergisst man relativ schnell, wenn man da nicht bei der Thematik ist. Also ich kaufe mir die E-Books auch nicht, habe die ganzen Bände ja alle schon. Von daher würde ich mir alle doppelt anschaffen. Ja, was aber wichtig wäre, bei iTunes oder iBooks kann man sich so Probeversionen runterladen. Das sind so 10 Seiten oder so, also 10 reguläre Seiten. Man bekommt einen guten Eindruck, meiner Meinung nach. Die gab es damals noch nicht, diese Probedinger, meines Wissens. Einen Band habe ich mir gekauft. Das war der Kind. Der Conan vs. Kaito? Nee, Conan vs. Kaito Kid, genau. Danke, Philipp. Sonderband. Dass ich weiß, welche Bände du gekauft hast, ja. Ja, komisch. Kann man die E-Books eigentlich auch in unserem Shop erwerben? Ja, Die E-Books, ja, nicht die von iTunes, also iBooks oder aus oder von ebook.de, aber die von Amazon, die Kindle-Versionen, die könnt ihr definitiv in aus unserem Amazon-Shop erwerben beziehungsweise über unseren Amazon-Link kaufen. Genau, das ist ja connenews.org/shop, nicht wahr? Richtig, ja. Haben wir mal so eingerichtet, ja. Finde ich eine ganz nette URL eigentlich. Dann geht's weiter mit der spoilerfreien Zone. Da gibt's auch wieder einige interessante News, nicht so viele wie sonst immer. Aber ich hoffe, euch stört das nicht, dass wir diesmal ein paar weniger Themen haben. Ist nicht so viel angefallen im letzten Monat. Dementsprechend berichten wir auch weniger. Vielleicht das große Sommerloch, von dem alle sprechen. Ja, im Mai gab es in Japan eine Ausstellung von Detective Conan anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Serie, auf das wir auch nachher noch zu sprechen kommen. Da wurden diverse Sachen ausgestellt, unter anderem auch eine originalgetreue Detektei Mori und viele weitere Sachen. Zum Beispiel konnte man da Shinichi und Conan in Lebensgröße sehen. Ja, war recht interessant. Auch der Detektivabzeichen und weitere Sachen konnte man erwerben. Also wirklich eine klasse Ausstellung zum 20-jährigen Jubiläum. Und freut mich auch, dass Detective Conan in Japan immer noch so gut ankommt und dass so etwas da möglich ist. Ja, war ich auch sehr überrascht, dass es da ja solche tollen Sachen gibt. Auch, also in dem Moment wird man immer wieder neidisch auf Japan und möchte unbedingt mal dahin fliegen und sich die Detektei angucken und auf das Sofa der Detektei Mori setzen und alle möglichen anderen Sachen einfach nur machen. Ja, in der Tat, man wird neidisch, ja. Das sind solche Dinge, Privilege, die einen, ja, die den Japanern einfach oftmals vorbehalten bleiben. Schön immerhin, dass wir immerhin durch Bilder einen Einblick bekamen in diese lebensechte Detektei Mori, aber ja, mir persönlich reicht das so ja nicht. Aber was will man machen? Na, ist in Deutschland natürlich auch schwierig, wenn man, oder ich sag mal in Europa, wenn man irgendwo eine Detective Conan-Ausstellung meinetwegen aufmacht, wie viele Besucher würde es denn da geben? Also, ich schätze mal, relativ wenige. Wenn man jetzt meinetwegen in Berlin oder wo auch immer was aufmacht, müssten ja die ganzen Fans aus Deutschland erstmal die Anreise bezahlen, was auch nicht jeder macht, um dort hinzugehen. Ich meine, Detective Conan ist ja auch eine Serie eher für Jüngere und auch nicht, gibt ja auch nicht so viele wahre Fans, die dann da hinfahren würden. Ich meine, wir würden uns vielleicht auf den Weg machen. Na klar. Aber ansonsten, also ich schätze mal ist natürlich so eine Schätzung, über 100 bis 200 Besucher maximal würde diese Ausstellung nicht hinauskommen. Vielleicht kann man ja so eine Ausstellung mit einer Convention verbinden. Ja, wäre gerade mein Gedanke gewesen. Das EMA und oder Kase, aber das sind andere Baustelle, die wir hier nicht oder nur schlecht thematisieren können. Genau. Ja. Machen wir also weiter. In Japan, wie gesagt, eine originalgetreue Detektei Mori, die allerdings nicht ganz originalgetreu ist, da dort der Schreibtisch fehlt und ein richtiger Tisch dort steht. Also das Bild, was wir im Newsblog haben, ist in der Tat nicht originalgetreu. Auf Facebook hat uns aber ein treuer Leser ein Bild geschickt, wo wirklich alles originalgetreu hingestellt ist. Ach so, wahrscheinlich haben die jetzt alles für den Newsblog, für das Foto im Newsblog. Genau, so für unser Foto hat man nochmal alles umgeräumt, ja. Gut. Dann noch der Hinweis darauf, dass in Japan jetzt auch der Mystery Train, wir erinnern uns, Band 78 oder Episoden 701 bis 704, irgendwo da war das. Stimmt genau. Ich kenne mich gut aus mit den Zahlen. Die sind jetzt auf DVD und, Blu-ray meine ich gar nicht mal, auf DVD auf jeden Fall erhältlich. Also wer in Japan wohnt und die Möglichkeit hat, sich eine DVD zu kaufen, der Mystery Train. Oder sie ist importieren jetzt zu lassen? Ja, genau. Importieren geht natürlich auch, wobei da natürlich man da natürlich das Geld erstmal haben muss. Genauso wie wenn man auch in Japan ist. Die DVDs sind ja alle relativ teuer. Ja, und man müsste schauen, ob jemand abspielbar wäre auf einem europäischen DVD-Lesegerät. Das ist dann die nächste Frage, ja. Sollte man vielleicht vorher klären, bevor man die DVD importiert. Wir übernehmen natürlich keine Garantie, ne? Also. Gut. Ja. Dann noch die letzte News in der spoilerfreien Zone, die sich um das 20. Jubiläum von Detective Conan dreht. Da ist jetzt ein Trailer zum Anime-Special im Herbst aufgetaucht. Ja, in der Tat, dass dieses Special kommt, wissen wir schon seit Juni, aber die Informationen zum Herbst-Special zum Jubiläum selbst waren immer schwammig, beziehungsweise gar nicht vorhanden eigentlich, genau gesagt. Das Verschwinden des Colin Edelgavard, die schlimmsten zwei Tage in der Geschichte, frei übersetzt. Jetzt kam endlich ein Trailer mit Bruchstücken an Informationen. Ich möchte mal ein wenig erzählen, also ich erzähle, weil erstens, das ist ja ein Anime-Special, demnach ein Filler, demnach nicht unbedingt Spoiler, deshalb möchte ich auch ein wenig ausführen. Am Anfang erscheint so eine Art behüteter Bösewicht. Dieser meint, Colin alles nehmen zu wollen, was seines ist. Man muss erstmal spekulieren, okay, was hat dieser denn vor? Was will er ihm denn nehmen? Das wird nicht weiter aufgegriffen. Allerdings gehen Colin und Ran Mori in ein Onsen, in ein heißes Bad, wo Colin dann ausrutscht und scheinbar sein Gedächtnis verliert. Ja, ich erinnere mich an einen anderen Fall, wo auch schon mal, na gut. Damals ist es ja von dem also nicht er, aber ja. Es geht dann weiter und ein Auftragsmörder und eine seltsame Verschwörung tauchen auf. Mysteriös wird es. Colin ist auf einmal verschwunden. Ran, Eiheimerer und Professor Anderser vermissen ihn. Wo könnte er sein? Wir suchen ihn alle. Ja, und währenddessen glaubt Konro Mori, ja, das könnte doch mal meine Glanzzeit sein, wenn Colin nicht mehr da ist. Ziemlich böse von ihm. Ja, am Ende des Trailers fragt sich Colin noch sichtlich verwirrt, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Und wenn ja, ja. Also einen genauen Release bleibt der Trailer uns nach wie vor schuldig. Abermals wird nur das Jahr 2014 angenehm. Wir wissen jedoch, Herbst. Nicht, dass es so ist wie bei Viva, erst der Herbst angekündigt wird und dann irgendwann im tiefen Winter das Special dann erscheint. Ja, ich denke mal. Ja, ansonsten klickt euch rein bei uns und schaut den Trailer an. Ich schätze mal, das Special soll dann auch im Fernsehen laufen oder wird das dann auf DVD veröffentlicht? Ja, in Japan, ne? Ja? Also ich denke ja. Ah ja. Aber DVD vielleicht weiß ich vielleicht kommt nicht. Dann noch eine extra DVD dazu raus, man weiß ja nie. Also ich bin auch sehr gespannt auf dieses Anime-Special, vor allem da es ja um Conans Vergangenheit geht. Ja. Wobei Conans Vergangenheit natürlich die große Frage ist, denn Conan ist ja, hat ja keine Vergangenheit. Conan ist ja Shinichi in seiner Vergangenheit. Oder vielleicht auch in seiner Zukunft, wer weiß. Von daher ist die große Frage, was jetzt passiert. Ich schätze mal, dass es einfach ein Rückblick auf die frühere Zeit ist, ja. als Shinichi schon Conan war. Was wir aber im Manga nicht so erfahren, also nicht erfahren konnten. Und demnach wird Conan dort auch nicht sterben. Ich meine, so ein Zwischending, ja. Oder? Zwischen Fire A und B, wenn die mal irgendwo unterwegs waren ich oder so. Ich schätze so zwischen Band 10 und 20 könnte ich mir gut vorstellen. Wahrscheinlich eher ein bisschen später. Ich schätze mal, war Ai dabei? Ja, Ai ist schon, auch ne? dabei. Ai war dabei, ja, man kann sagen. Also nach Band 18 dann. Ja, dann wird es irgendwo da gewesen sein. Nun, ich gut. bin auf jeden Fall sehr gespannt, was uns da erwartet. Gut, dann machen wir direkt weiter mit dem Anime in Japan. Moment mal. Ja? Ja. Vorher möchte ich allerdings Kevin noch verabschieden, ja. bevor wir hier zu weit fortfahren und Kevin gespoilert wird. Also auch wenn ihr als Hörer keine Spoiler abbekommen wollt, jetzt geht es weiter mit den Anime-Episoden, die schon über den deutschen Manga hinausgehen. Da könnt ihr gerne zuhören, wenn ihr mögt. Am Ende machen wir noch weiter mit dem Manga in Japan, also mit den richtig aktuellen Ereignissen. Wenn ihr da dann nicht mit dabei sein wollt, könnt ihr auch davor ausschalten. Alles möglich. Oder bis zum Ende vorspulen. Sehr empfehlenswert immer. Das Outro. Genau. Und die Verweise. Genau. Vorher, wie gesagt, Kevin, tut mir leid, dass ich dich jetzt leider hier rauswerfen muss. Muss, ja. Du bist doch derjenige, der mich am liebsten in den Ton behalten würde, oder? Das würde ich so nicht sagen. Naja. Also gut, dann verabschiede ich mich. Ich bedanke mich. Wie immer, dass ich dabei sein durfte. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, die vielleicht mit mir aussteigen und sage denen auch nochmal gerne am Ende nochmal zum Outro reinhören. Ansonsten, huhu, ja, tschüss. Ich bedanke mich auch. Tschüss, Kevin. Ja. Sayonara. Bis zum Mal. Gut, dann sind wir noch zu dritt und machen weiter mit dem Anime in Japan. Wie angekündigt, da haben wir wieder einige neue Episoden. 5 an der Zahl. Wir beginnen mit den Episoden 740 und 741. Auch Ran brach im Bad zusammen, Teil 1 und Teil 2. Und dazu wird uns jetzt Olli kurz was erzählen. Ja, der Titel verspricht ja schon mal einiges an Spannung, weil Ran wird wieder mit dabei sein, das kann man schon ersehen. Ja, es geht im Prinzip los damit, dass Ran und Conan in einem Hotel sitzen. Ja, sag ich Hotel. Ja, dass sie in einem Hotel sitzen und auf Rans Mutter warten, die nämlich einen Termin mit einem Klienten hat, der in diesem Hotel wohnt. Und danach wollen sie mal wieder zusammen essen gehen. Und bevor das allerdings in diese Situation geht, knüpft er die Episode noch direkt an die Episode davor an, die ja Kogoro in der Bar gezeigt hatte. Da wurde ja am Ende nochmal es ganz spannend und Takagi hat Conan erzählt, dass diese zwei Personen auf dem Frühlingsfestival halt sich irgendwie verdächtig aufgeführt haben und dass deren Aussagen nicht stimmen können. Und Conan kam dann darauf, dass das Wermut und Bourbon in Verkleidung waren. Und deswegen hat er jetzt natürlich Angst um Ei, dass die da rausgefunden haben, dass Ei noch lebt. Und deswegen sieht man ihn am Anfang der Episode ganz panisch die Straße runterrennen und ruft dann auch noch Ei an, um zu vergewissern, dass es ihr gut geht. Da ist aber alles soweit in Ordnung. Nun, dann wie gesagt wechselt die Szene in das Hotel, wo Conan sich immer noch die ganze Zeit panisch umschaut, weil er das Gefühl hat, verfolgt zu werden. Und dann hört er auch noch das Geräusch einer Kamera und denkt, oh Gott, er wird wirklich verfolgt. In Wirklichkeit ist das aber Sera, die mit einer Kamera da rumläuft und in einem Auftrag unterwegs ist. Und zwar wurde Sera von einer Klassenkameradin von Ran und ihr engagiert, die, ich glaube, eine Klasse höher geht. Und die hat den Auftrag, dass die Schwester der Klassenkameradin, die hat jetzt einen Freund, den sie heiraten möchte und die Vermutung liegt aber da, dass der Freund halt mehrere Freundinnen hat und deswegen soll der nicht so ganz treu sein und Sera soll das jetzt überprüfen und dann hat sie halt den Plan gefasst, dass sie sich an den Freund sozusagen ranmacht, weil die nämlich essen gehen wollen, also der Freund und die zukünftige Frau von der zusammen mit einigen anderen Freunden noch und Sera will sich dann halt als Mädchen sozusagen mit einladen und hat den Verdacht, wenn der Freund wirklich untreu ist, dann hat er nichts dagegen und nimmt sie gerne mit. Da Sera aber der Meinung ist, dass Ran sich dafür viel besser eignet, weil sie ja wesentlich besser aussieht als Sera und auch viel süßer ist, überlässt sie das Ganze kurzerhand mal Ran und Ran lädt sich dann, fragt dann sozusagen den Freund, ob nicht Ran und Conan mit denen zusammen essen gehen können, weil nämlich vorher Eri auch leider abgesagt hat und nicht mit denen essen gehen kann, weil ihr Klient noch länger braucht. Ja, dann sagt der Freund auch kurzerhand, ja, ist kein Problem, ihr könnt gerne mitkommen. Und dann schickt er sozusagen seine zukünftige Frau noch in die Wohnung der Ex-Freundin, weil die halt immer noch nicht da ist und sie auf sie warten. Und er bittet dann auch noch Ran, seine Frau halt zu begleiten, weil die hat ja halt mit seiner Ex-Freundin gerade Schluss gemacht und es war dann halt so, dass seine zukünftige Braut hat halt der Ex-Freundin den Freund ausgespannt und da gibt es immer so ein bisschen böses Blut, um zu verhindern, dass halt da jetzt groß Streit ausbricht, soll Ran als unparteiische Person mitgehen und das kann die Situation sozusagen etwas entschärfen. Ja, dann gehen sie halt, die beiden halt auch hoch und finden aber, ich glaube, sie klopfen an die Tür, aber kriegen keine Antwort und dann schließt die Verheirer, also die zukünftige Frau von dem Freund einfach auf, weil sie ja noch den Schlüssel vom Ex-Freund hat, den soll er zurückgeben, schließen sie auf, dann gehen sie in die Wohnung und suchen halt getrennt nach der Person und Ran findet sie dann halt im Badezimmer, die liegt da am Boden mit einer Kopfwunde, dann erschreckt sie sich natürlich, aber bevor sie irgendwas tun kann, wird sie plötzlich auch ganz müde und ja, schläft zum Glück, wie es sich dann später rausstellt, einfach nur ein, weil sie halt betäubt wurde. Die andere Person, die Ex-Freundin, ist leider gestorben. Deswegen engagieren sie die Polizei oder rufen die Polizei. Und da ist mit dabei Herr Yokomiso, ich glaube Sango ist das, der ohne Korallenfrisur. Ja. Gut, danke. Und der ja sozusagen verdächtigt halt im Prinzip drei Personen. Einmal ja den Ex, also den Freund, dann die Verlobte von dem Freund und halt ja noch den dritten im Bunde, den dritten Bekannten sozusagen. Die drei werden verdächtigt halt, die Person irgendwie umgebracht zu haben. Ja, die Ermittlungen beginnen dann halt auch und Sarah und Conan machen sich dann halt auch ihre eigenen Gedanken und wer dann sozusagen die Person im Bad umgebracht hat, das verrate ich an dieser Stelle noch nicht und überlasse das mal ganz euch dann die Episoden halt selber zu gucken. Übrigens war es, denke ich, dann doch Jugo, wenn du den ohne die Koralle meinst. Ja, das war doch so. Es war Jugo, ja. Ja, gut, dann, da Clemens die Episode auch nicht gesehen hat, dann Philipp auch nicht, nehme ich an, ne? Philipp, du hattest sie auch nicht gesehen? Ich habe sie auch nicht gesehen, aber ich kenne den entsprechenden Manga-Fall. Kann also dazu noch sagen, dass ich den Fall recht durchschnittlich fand. Ich weiß gar nicht mehr, wie meine Bewertung damals war. Würde hier wahrscheinlich zu 3 bis 4, was ergibt man hier, Badehandtüchern geben. Ja, ansonsten, also sollte man schon angeschaut haben, diese Episoden, um bei der Haupthandlung auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Ansonsten relativ eintönig, also wie gehabt. Natürlich ein paar nette Aspekte hier mit ran. Ja, ansonsten ganz normaler Fall. Obwohl ich den Fall auch nicht abwerten will, auf keinen Fall. Würde ich den auch nicht, also aber ich würde mich auch der Durchschnittsbewertung von 3 von 5 Kameras anschließen, weil, ja, wie gesagt, für die Haupthandlung ist eigentlich nur ganz kurz der Anfang relevant und ansonsten ist es halt ein normaler Ermittlungsfall in einem Wohnhaus. Sarah ist halt mit dabei. Also, wie gesagt, ist auf jeden Fall mal sehenswert, sich das Ganze anzugucken und ja, am besten guckt ihr es mal selbst und bildet euch auch eine Meinung. Genau. Ist ja immer am besten, selber mal reinzuschauen. Ihr könnt auch gerne eure Meinung in die Kommentare zu diesem News-Podcast schreiben. Da schauen wir immer mal gerne rein und lesen uns das auch durch. Könnt ihr gerne mit uns diskutieren, was die aktuellen Episoden angeht. Dann machen wir direkt weiter mit der nächsten Episode. 742 ist das. Die Abmachung mit der J-League. Und dazu kennt sich Clemens ein wenig aus. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist ja im Gange. Und da haben sich natürlich die Anime-Produzenten gedacht, komm, packen wir nochmal ein Anime-Original unter dem Thema Fußball dazwischen. Und worum es da genau geht mit dem, jetzt komme ich nicht mehr drauf, was war das mit der J-League? Was war das mit Sanada, der nur mit seinem... Das weiß ich schon, nur ich meine den Titel nochmal. Die Abmachung mit der J-League. Die Abmachung war es, genau, da habe ich mir nicht notiert. Genau, die Abmachung mit der J-League. Und ja, es ist ein Fußballspiel in Gange zwischen den Urawa Reds und den allseits bekannten Big Osaka. Und genau, diese Urawa Reds, das sind wahrscheinlich die Gastgeber der Präfektur Saitama. Das ist ja auch eine real existierende Fußballmannschaft, wenn ich mich nicht irre. So ist das ja. Bei Big Osaka und Tokyo Spirits. Da muss ich auch erstmal recherchieren, ne? Und die existiert tatsächlich, ja. Genau, die Urawa Red Diamonds heißen die ja. Genau, ja. Oder eben abgekürzt einfach nur Reds, ja. Genau. Die sind Gastgeber und die sind dann, die Stadt befindet sich in der Präfektur Saitama, also die Präfektur zwischen Tokio und Gunma. Und wie wir wissen, pendeln doch viele, die Hauptcharaktere der Serie doch irgendwo da zwischen den Präfekturen, da Osaka ja doch ziemlich weit ist. Und ja, sofort erfahren wir, die Detective Boys, inklusive Ai Haibara, sind ja da in dem Stadion als Zuschauer und ja, die meisten feuern da Big Osaka naja, nicht direkt Big Osaka an, sondern eben einen bestimmten Topstar, einen Spieler, den du gerade eben angesprochen hast, Olli Sanada. Und genau, und dieser ist nämlich, dient als Ersatz für den wirklichen Topstar, nämlich Higo, den wir alle gut kennen dürften, Klar, ja. als der Begehrte von Ai Haibara, über den die eigentlich wirklich zu dieser Mannschaft gefunden hat damals. Also sie war anscheinend irgendwie beeindruckt und trägt da auch so eine Cappy von Big Osaka. Wundert sich natürlich auch, warum eigentlich die anderen Detective Boys Mitglieder plötzlich hier für Osaka anfeuern, aber dabei feuern sie eigentlich eher den ja, den Ersatzspieler, den Sanada an, der wahrscheinlich als Stürmer dient, soweit ich das feststellen konnte. Genau, und weil der Higo nämlich für die Fußball-Weltmeisterschaft natürlich in die Nationalmannschaft Japans spielen soll, da frage ich mich nur, was war da denn los? Irgendwie, Japan ist schon draußen und irgendwas hat da anscheinend nicht mit Higo und dem anderen Topstar der Tokyo Spirits, wie hieß er doch gleich, Hideo, genau, nicht geklappt. Ich weiß auch nicht, aber es sind natürlich nur fiktive Charaktere. Ich glaube, mit denen wären die natürlich schon längst in der Endrunde und kämen Wahrscheinlich bestimmt. haben sie damit gerechnet, dass sie mindestens ins Achtelfinale kommen und haben sich jetzt verkalkuliert mit der Episode. Ja, wahrscheinlich. Also ich habe auch irgendwo gelesen oder gehört, Primärziel, also Hauptziel war eigentlich Viertelfinale. Oh. Ja, also mit den wenigen Toren wird das schon schwierig. Naja, so viel dazu. Hat man ein bisschen mehr erwartet. Naja, egal. Und egal, vielleicht begrüßen wir dann Aoyama dann irgendwann wieder in Deutschland bei der nächsten WM hier. Und zurück zum Anime, Original. Da, genau. Feuern nämlich die Detective Force eigentlich natürlich die Tokyo Spirits an, wie wir es kennen. Aber die kennt ja eben Sanada schon. Ich weiß aber nicht mehr, woher die den Aus dem kennen. Film Vielleicht war das, aus dem aus dem 16. Film war Film. das. Ach Ja, genau. ja. Aber ich weiß nicht mehr, aus der Originalhandlung kenne ich nicht. Aber da ergänzt sich das doch prima, dass diese Füllerhandlung dann gut hat, also eine eigene Welt quasi, ne? So. Genau, und aber irgendwas stimmt nicht mit dem Sanada, denn er schießt irgendwie andauernd daneben bei seinen Torschüssen, immer knapp kann man sagen, manchmal Pfostenlatte oder kurz drüber. Und ja, und da wundern die sich, weil er auch andauernd mit dem linken Fuß war das, glaube ich, da bin ich mir nämlich jetzt auch nicht ganz sicher. Irgendwie schießt er normalerweise mit links oder rechts. Er Jedenfalls. schießt mit links, ja, und jetzt schießt er nur mit rechts. So war das, genau. Ja, und dann schießt er jetzt nur mit rechts und das finden die schon sehr auffällig. Warum denn das? Und ja, die Conan beginnt schon irgendwas hinein zu interpretieren und denkt schon irgendwie, dass er möglicherweise von jemandem bedroht wird, also Wettbewerbsverzerrung, weil er ständig in die Tribüne schaut, irgendwo hin. Und dann, ja, werden die Kinder, also die normalen, richtigen Kinder, also Ai, nee, nicht Ai, Ayumi, Mitsuhiko und Genta? Genta, genau, werden die natürlich sofort aufmerksam und müssen sofort natürlich alles hineininterpretieren. Nur weil ein Spieler mal einen schlechten Tag erwischt, würde man in der Realität natürlich nicht sofort an diese Dinge denken, aber in Detective Conan muss natürlich irgendwas passieren, muss natürlich jemand bedroht werden, wie wir es damals noch von Hideo Akagi wissen. Akagi, als er dann bedroht wurde, wegen auch seinem kleinen Bruder war das, ne? In der ganz frühen Handlung. Und ja, in dem Fall machen sich dann die drei Rabauken, dann lösen die sich von Con und Ai mit der Begründung, ja, wir müssen noch schnell zur Toilette. Aber in Wahrheit gehen die dann dorthin, wo der Topstar hingeschaut hat, auf diese Seite und bemerken dann auch irgendwie eine mysteriöse Person. Und dieser ist eben sehr maskiert und ja, und deswegen beobachten die ihn eine Weile und ja, da entstehen dann einige Komplikationen und man lernt dann auch noch ein paar weitere Personen kennen, die verdächtig sind. Eine Vorgeschichte über einen Park in der Nähe, einen Sportpark in der Nähe, die irgendwie mit dem heutigen Spiel zusammenhängt. Ich möchte da nicht ins Detail gehen, das denke ich reicht schon erstmal. Und kann sagen, der Fall dahinter ist ziemlich banal, muss ich sagen. Also wie da Verletzungen entstehen können, schon beachtlich. Da muss man schon einiges an Kraft in den Arm haben. Aber sonst, Ja, ist auch ganz nett, dass mal auf Shinichi Kodo verwiesen wurde, auf seine Vergangenheit, auch wenn das natürlich alles erfunden ist, seitens der Produzenten. Und ja, also der Fall ist tatsächlich banal und sonst ist, finde ich, ganz nett, dass mal parallel zur Fußballweltmeisterschaft dann wir etwas von Vic Osaka sehen können. Also das finde ich ansonsten alles ganz nett mit dem Stadion und was da alles abgeht. Also ein netter Fall für zwischendurch, der leicht verdaulich ist, würde ich sagen. Und die letzte Szene, also eine der letzten Szenen mit dem Elfmeter, der gegeben wurde, fand ich gut gelöst. Also nicht so klischeehaft, wie ich es fast erwartet hätte, sondern mal ein bisschen, ja, losgelöst davon und fand ich gut Wie gelöst. würdest du die Episode denn bewerten? Ja, also 3 von 5 finde ich schon ein bisschen zu viel angesichts des Falls insgesamt. Also ich würde schon eher dann 2 reichen, denke ich auch. Das sind auch gut verdiente 2 von 5 Kameras. Von mir aus. Gut. Ja. Wie sieht es bei dir aus, Olli? Ich habe die Episode ja auch gesehen und mit den ganzen, ja, sag ich mal, bekannten Leuten, also sind ja eigentlich nur 2, aber auch Rückblenden. Die eine auf den 16. Film habe ich dann eher schon gedacht, dass eigentlich die Folge als Bonusfile hätte durchgehen können, weil wir ja auch ein Wiedersehen mit Kaoru Kuda haben, oder Koda heißt sie ja, Kaoru Koda, die Fotografin, die im 16. Film mitgespielt hat, die ist auch wieder mit dabei. Und das hat doch alles stark an den 16. Film erinnert und deswegen. Ja, dachte ich auch gleich sofort, na, da hätte, als ob die da so ein Bonusfall draus machen wollten. Na, auf jeden Fall fand ich das doch auch ein recht gelungenes Anime-Original. Wir hatten ja in der letzten Zeit ziemlich schwache und fand ich auch gut, halt das mit der Weltmeisterschaft so in Verbindung zu bringen, dass halt der Top-Stürmer von Big Osaka halt gerade deswegen nicht da ist und dass man sozusagen die Geschehnisse dann auch mit dem realen Leben so verknüpft. Und ja, also den Fall an sich, wie gesagt, der ist wirklich, ja, nicht wirklich erwähnenswert, aber da wir ja noch einige andere interessante Geschehnisse im Stadion haben, die meiner Meinung nach sogar spannender sind als der eigentliche Fall, würde ich bei einer Durchschnittsbewertung von 3 von 5 Fußbällen bleiben. Ja, da ging es uns ziemlich ähnlich, genau. Und da gibt es sogar einen Spieler, der sprach Englisch zu Sanada, wahrscheinlich ein ausländischer. Good job, Takahiro. Aber natürlich mit japanischem Akzent, ja. Gut, dann machen wir direkt weiter mit der nächsten Episode. 743. Ein Zufall kommt selten allein. Auch da kennt sich Clemens gut aus. Ja. Denn da erwartet uns in einer eher nächtlichen Atmosphäre, kurz so um 21 Uhr, der Kapuzenmann, nicht der Hammermann, also bitte nicht verwechseln, sondern der Kapuzenmann, der sich da irgendwie durch Siedlungen herumtreibt. Und zufälligerweise ist natürlich Ranmuri auch in dieser Siedlung um diese Zeit. Ich glaube, das war an einem Getränkeautomaten, wenn ich mich nicht irre, oder ich weiß es nicht genau. Ja, genau. Und ja, und dann. Tatsächlich verfolgt sie dieser Kapuzenmann mit seiner, ja, ziemlich tiefen Stimme, wie wir es ja von den schwarzen Männern Tätern kennen. Nicht die Hautfarbe, natürlich diese, ja, wir wissen, was ich meine. Und dann kommt Kokoro Mori und Conan Edogawa noch zum richtigen Zeitpunkt und bewahren Ran dann vor der Aktion, die der böse Mann geplant hat. Und dann plötzlich hören sie dann ein wenig später in der Nähe dann ein Frauenschrei und ja, rennen da sofort hin und sehen dann einen Mann, der auf dem Boden liegt und in eine Richtung zeigt, wo denn der Täter sei, hingelaufen ist, der Kapuzenmann. Und während Conan, wegen Kokoro und Ran schon hinlaufen möchten, bleibt Conan einfach stehen und sagt voller Bewusstsein: Warum sind Sie denn nicht nass? Es hat nämlich geregnet. Ja, und dann kommen Kokoro und Ran wieder zurück. Und ja, Conan bedrängt den Mann weiterhin, denn hat keinen Regenschirm, liegt auf dem Boden und ist einfach nicht nass, obwohl es schon länger regnet. Tja, und dann kompromittiert er ihn mit der Vermutung, dass er vielleicht einen Regenmantel mit Kapuze getragen haben könnte. Und wie soll es anders sein? Er war es tatsächlich. Ja, ein interessanter Einstieg, in dem man sofort schon den Täter am Anfang bloßstellt. und er verhaftet wird von den zuständigen Beamten. Und wenig später sehen Sie dann in einem Raum dann da auch in dem Haus wahrscheinlich die Frau, die bewusstlos ist, die angegriffen wurde, also deren Schrei man gehört hat. Und genau, so entwickelt sich dann auch der Fall. Die Frau identifiziert diesen Mann ganz klar als den Angreifer. Und eine Zeit später versucht sie ihre Freundin anzurufen, ihre Mitbewohnerin, die aber, wie es sich herausstellt, dann tatsächlich in der Nähe umgekommen ist. Sie wurde ermordet. Sie ist tot. Und alles deutet darauf hin, die Schläge und die Kleidung der Frau, dass es sich nach demselben Schema handelt, nachdem der Kapuzenmann seine Opfer immer wählt. Aber diesmal ist diese Frau tot. Denn die anderen Frauen, die da angegriffen wurden, die leben noch und beschweren sich bei der Polizei, doch endlich diesen Mann zur Rechenschaft zu ziehen. Genau. So, und richtig, ja, und tja, und das Problem ist eben, er bestreitet diesen letzten Mord, gibt aber zu, dass er diese eine Frau am Anfang überfallen hat. Denn was auch noch besonders ist, dass zum Beispiel die Geldbörse der Frau, der ermordeten Frau, noch da ist, aber eben ohne das Geld, während die anderen Frauen noch ihre Geldbörse vermissen und sie zurückhaben wollen, weswegen sie dann zum Beispiel Takagi bedrängen. Ja, und so entwickelt sich tatsächlich dann dieser Fall, der anscheinend noch nicht abgeschlossen scheint, doch in eine Situation, wo man als erfahrener Conan-Zuschauer weiß, wer der Täter sein wird. Und hier geht es dann eher um die Frage, wie dieser Täter es angestellt hat. Tja, also der Fall ist sicherlich ein bisschen doch ausgefeilter als der zuvor. Ja, dafür braucht man dann ein bisschen mehr Konzentration, weil ganz so interessant ist er auch nicht, aber sicherlich ist auch nicht so schlecht, dass man ihn nicht sehen braucht. Und ich würde hier an dieser Stelle 3 von 5. Was geht man da? Nehmen wir mal Regenmäntel, genaue Kapuzen, irgendwie so etwas in die Richtung oder Knüppel oder ja, machen wir das so. Und bei Olli, wie sieht's bei dir aus? Ja, also ich fand die Episode und auch so den Aufbau an sich sehr interessant. Also allein schon der Anfang, woran da halt durch die Straßen geht und von diesem Täter verfolgt wird, fand ich schon ein spannender Auftakt. Und ja, dann auch gleich halt, dass dann der Täter dann auch gleich von der Polizei verhaftet wurde und der Fall eigentlich als abgeschlossen gilt. Dann ging es aber trotzdem noch weiter. Also ich fand, die Spannung wurde durchgehend erhalten. Und somit, ja, zähle ich das auch zu den, ja, besseren Anime-Originalen. Also scheinen jetzt die Anime-Produzenten sich wieder etwas mehr Mühe zu geben, als nach dem, was wir zuletzt hatten, mit diesem Hund und dieser Frisbee-Scheibe zum Ja, in Beispiel. der Tat. Wahrscheinlich ein anderes Team kann auch sein, ne? Zumindest ist die visuelle Umsetzung auch schön. Und der Unterschied ist ja auch, während zum Beispiel das Fußballspiel, also Episode 742, eher bei Tageslicht war, also viel farbenfroher, fröhlicher, war dann der Fall, also die 743er, eher so nächtlich dunkel gehalten. Also sieht man irgendwie schon einen Unterschied deutlich, ne? Ja, und dann, ja, würde ich mich in der Bewertung dir dann auch anschließen und würde sogar mal dann in Richtung Philips Bewertungsart gehen und diesmal sogar 3,5 Schlagstöcke als Bewertung vergeben von 5 insgesamt. Ja, das klingt doch auch wieder recht ordentlich. Ich würde die nächsten beiden Episoden, von der ja bisher nur die erste veröffentlicht wurde, Makoto unter Verdacht, gerne auf den nächsten News-Podcast verschieben, damit wir beim Manga in Japan noch ein wenig diskutieren können über den Ausgang des letzten Falls. Ich denke, das Oh dürfte im ja. Interesse aller sein. Ja, aber zuvor wollen wir noch Genau. einen Blick genau auf das neue Opening, die Nummer 38, werfen mit Ah den ja, stimmt. von der Band Knockout Monkey. Noch nie gehört, aber ich kenne mich sowieso nicht mit japanischen Bands aus. Und ihr wahrscheinlich auch nicht, oder? Und ja, die bieten uns da ein rockiges Stück, will ich mal behaupten. Und mit Mystery hat das wenig zu tun. Wir sehen dafür in diesem Opening verglichen mit dem vorherigen deutlich mehr Charaktere, was natürlich auch die Haupthandlung anbelangt. Visuell finde ich es gut, so auch schön anzusehen, nicht schlecht umgesetzt, keine Frage, aber eben die Musik, die sagt mir sehr wenig zu. Da gab es auch rockige Stücke, die waren deutlich besser. Wobei generell das Mystery-Feeling dann ausbleibt, aber das sind wir ja leider schon bei den Openings gewöhnt, dass wir da keinen Anspruch erheben dürfen oder ja schon aufgegeben haben. Und daher müssen wir uns mit dem, was wir bekommen, der Müllabladestelle für längst vergangene Bands, japanische, die irgendwelche Verträge kriegen, das war natürlich vielleicht sehr forsch, aber aus meiner Sicht erzähle ich das natürlich so. Ich kenne natürlich nicht diese Branche da, aber entspricht nicht meinem Qualitätsgeschmack für Dative Con. Also mit Dative Con hat das nicht gerade so viel zu Also, tun. es war natürlich alles sehr neumodisch, sage ich mal. Wieder mal ein etwas anderer Versuch, was ein bisschen Belebung reinzubringen, aber Sieht so wohl Bescheid. ansprechend ist es natürlich wirklich nicht und hat mit einer Mystery-Serie auch nicht so viel zu tun, obwohl Aoyama natürlich auch selber sagt, dass sein Manga nicht grundlegend nur Mystery ist, sondern auch ein bisschen Love und Comedy mit dabei ist. Naja, also ein paar neue Elemente, ähnlich wie bei Teardrops vielleicht. Das war ja auch sehr, sehr neu oder ich weiß nicht, was es dann danach gab es, glaube ich, noch ein Opening, was sehr experimentell war. War das nicht Try Again? Von Mai Kuraki? Ja, das war auch eine ganz andere Puh. Stilrichtung, ne? Eher Also es so, gab schon einige Versuche, was Neues reinzubringen. Hier stößt es auch wieder auf eine Menge Kritik. also musikalisch fand ich das vorherige Opening auf jeden Fall besser. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, ne? Also das war Ja, auf jeden schöner. Fall. Nur da waren halt ein bisschen weniger Charaktere, aber auch visuell war das ähnlich gleich gut. Diesmal kam aber wieder die Wiesenlandschaft vor, auf der dann, Ja, mit dem Baum. ja, mit dem Baum, auf den die dann Also wieder zurennen. im Prinzip ist es eigentlich eine alles schon mal gesehen Sache. Also man sieht Connens Gadgets, man sieht, wie er Mori betäubt und ihn spricht, man sieht immer wieder auf dem Skateboard unterwegs. Also ich würde mal, als ich das Opening gesehen habe, habe ich geschätzt, naja, jetzt ist es wohl erstmal wieder vorbei mit der Haupthandlung und der Organisation, weil das Opening da ja wirklich so gar nichts eigentlich sagt, sodass zwar Organisationscharaktere eingeblendet werden, ist klar, aber das ist eigentlich auch normal, also Ja, Sera kann läuft ja man mittlerweile auch auf der Wiese dem Baum entgegen. genau, Ja, wie und gesagt, also James Black habe ich auch seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Plötzlich ist er da. In dem Opening, ne? wie würdet ihr das Opening denn bewerten, wenn ihr eine Bewertung abgeben müsstet? ja, so vom Hocker gehauen hat es mich jetzt, wie gesagt, wirklich nicht. Also, wobei ich halt die visuelle Umsetzung diesmal halt etwas, naja, oder was heißt etwas, ich finde sie gelungener halt von dem Aspekt her, wie Clemens schon sagte, dass man mehr Charaktere sieht, aber wie ich eben schon ausführlich gesagt habe, sind es eigentlich alles alte Elemente, die nur noch mal wiederholt werden und das Lied an sich finde ich jetzt auch nicht gut, also an das vorige Opening kommt es meiner Meinung nach überhaupt nicht ran und ja, deshalb würde ich vielleicht eine Bewertung von 2 von 5 Openings Sternen vergeben. Ja, also ich weiß nicht, ob es euch zu Beginn aufgefallen ist, das sprang irgendwie sofort in mir ins Auge, nämlich diese Logos, die sich dann mehr fünf hintereinander oder so, die völlig anders sind. Fand ich auch kreativ, das war auch mal anders, fand ich ganz nett. Anstatt dieses klassische, diese Ja, klassische Mauer. wir kennen's alle, ja. Genau. Und ich würde mich da meinen Bewertungen der Anime-Originale anschließen, also irgendwie da, wie auch so wie Olli, zwischen 2 und 3 verorten. Also visuell ist es okay, da würden schon 3 auf jeden Fall sein. Aber eben die Musik, ja, vielleicht 2,5 irgendwie dazwischen, würde ich auch mal sagen, ja. Wie sieht's bei dir aus? Also, ich fand die Musik eigentlich, ja, ich find's immer schwer zu beurteilen, wenn ich dazu noch gar keine Episode gesehen habe, so einfach nur das Opening vorgesetzt bekommen. man muss das auch immer in gewissem Zusammenspiel mit der Episode sehen. Und wenn man das über mehrere Episoden schaut, so sage ich mal 7 bis 10 Episoden, dann kriegt man ja schon ein gewisses Gefühl, ob dieses Opening auch zur Serie passt oder nicht. In diesem Fall muss ich das ganz ohne diesen Zusammenhang bewerten. Du meinst, man stumpft ab? Ja, das habe ich nicht gesagt, aber... Okay, war auch nur ein Witz meinerseits. Also animationstechnisch ist schon, haben die versucht, ein paar neue Elemente reinzubringen, haben versucht, einen guten Mix aus Vergangenem zu bekommen, würde da vielleicht durchschnittlich 3 Bewertungspunkte geben. Und bei der Musik, denke ich mal, auch in eine ähnliche Richtung. Also mal was Neues, nicht einfach der klassische sanfte Rhythmus, der da irgendwo ist, sondern ein bisschen was Handfesteres. Nicht so wie Don't Wanna Lie oder so, aber schon etwas besser. Und ich denke, ich gebe hier einfach mal 3 von 5 Skateboards oder was ich was. Jedenfalls frage ich mich immer noch, welche Band sich Knockout Monkey nennt. Naja, egal. Gut. Ja. Wollen wir noch einen Blick auf die kommenden Episoden werfen? Sind ja da wollte ich gerade so weitermachen. Ja. Also wir hatten jetzt ja die beiden Episoden Makoto und der Verdacht, Teil 1 und Teil 2, die wir auch schon aus dem Manga kennen und die wir im nächsten News-Podcast besprechen werden. Danach gibt's dann am 12. Juli eine einwöchige Pause wegen des Sonderprogramms The Music Day. Da wird Marcel sicherlich einiges zu wissen, ich weiß es nicht. Werden wir dann im nächsten News-Podcast sicherlich erfahren, wenn Marcel wieder mit dabei ist. Und danach kommen dann 2 Episoden Kaito Kid vs. Makoto Kyogoku, Teil 1 und Teil 2, die wir auch schon aus dem Manga kennen, also ganz viel mit Makoto jetzt. Da findet ihr die entsprechende Manga-Vorlage in Band 82 und den vorigen Fall eben in Band 81. Genau, also hier wieder 4 neue Episoden im nächsten News-Podcast, die wir dann besprechen werden. Also einschalten, die lohnt sich da jetzt schon. Obwohl es den News-Podcast noch gar nicht gibt. Genau, dann weiter mit dem Manga in Japan. Also werden wir nicht... Und bevor wir beginnen, würde ich sagen, schütte ich uns ein wenig Scotch Rum. Und und Rum ein. Ja. Das ist ja schon ein kleiner Spoiler. Also wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann jetzt am besten bis zum Outro vorspulen oder ganz aufhören zuzuhören. Jetzt wird gespoilert und zwar auch nicht zu wenig, denn wir beginnen mit Kapitel 898, ein Epilog in Scharlachrot. Nachdem die vorigen Kapitel ja alle etwas mit Scharlachrot zu tun hatten, hat es auch dieses Kapitel, das den Fall mit der Organisation inhaltlich abschließt. Ist natürlich schwer, so viele Sachen jetzt zusammenzufassen aus diesem wirklich wichtigen Fall. Ihr hattet das ja im letzten News-Podcast schon ein wenig näher gebracht bekommen, wo ich dann auch nicht dabei war, leider. Hätte gerne damit drüber diskutiert. Jetzt der Abschluss des Falls, wo man zu Beginn Subaru Okiya und Yukiko sieht. Und zwar präpariert Yukiko Okiyas Aussehen. Ist also anzunehmen, dass Okiya Akai ist und auch in Zukunft also dass in Zukunft auch Akai weiterhin als Okiya auftreten wird, da Bourbon das wohl nicht mitbekommen hat, dass es sich bei denen um die gleiche Person handelt. Also auch in Zukunft werden wir nicht auf Okiya verzichten müssen, hoffe ich doch sehr. Ja, ist ein guter Kompromiss, muss man sagen. Also der Charakter war ja sehr beliebt, ne? Und so müssen zwar einige Fans mit dem schmerzhaften Gedanken, wie vielleicht unser Eins, damit leben, dass es doch Shuichi Akai ist, aber wir haben eben noch sein Aussehen, Okiyas Aussehen. Genau, dann passiert noch einiges eher Unwichtiges, sage ich mal. Wichtig ist allerdings noch, dass Bourbon und Wermut noch gemeinsam unterwegs sind. Auch ein sehr wichtiges Ereignis, nach dem, was man jetzt über Bourbon in vergangenen Kapiteln erfahren habt. Dazu am besten nochmal einen letzten News-Podcast reinhören, das ist ja eine große Menge gewesen. Jetzt geht es darum, dass Wermut auch Bourbon bedroht und dann fällt, wie Clemens schon andeutete, ein neuer Name und zwar der von Scotch, der auch die Organisation infiltriert haben soll, gemeinsam mit Shuichi Akai und Ethan Hondo. Die drei waren ja undercover in der Organisation aktiv. Oder die beiden. Und jetzt kommt eben Scotch noch dazu, der von Bourbon erwähnt wird. Denn Jin plant jetzt aktuell ganz viele Undercover-Agenten ausfindig zu machen und die vernichten zu wollen. Also er will da ein bisschen aufräumen, die ganzen, ich glaube, er nannte es Ratten, entfernen. Dürfen wir gespannt sein, ob dann Killer auch da auffliegen wird, nachdem sie ja schon häufig ins Visier geraten ist und nachdem jetzt in letzter Zeit ja auch die Diskussion hochging, ob Killer denn auffliegen wird, wenn herauskommt, dass Akai noch am Leben ist. Jetzt ist es nicht herausgekommen anscheinend, also bleibt Killer höchstwahrscheinlich noch am Leben, aber wenn Jin in diese Richtung jetzt geht, dürfte man natürlich annehmen, dass Killer dementsprechend auch in Gefahr ist. Und eventuell dann auch Bourbon als der einzig, der neben Killer einzig verbliebene Infiltrator, kann man das sagen? Stimmt, Bourbon habe ich noch gar nicht so mit auf dem Schirm, aber Bourbon natürlich auch. Ja, der spielt ja auch so ein doppeltes Spiel, wie man anscheinend mutmaßen kann, ne? Da muss ich mich erst noch höllisch umgewöhnen, denn ich habe Bourbon wirklich als loyales Mitglied der Organisation gesehen und jetzt, ein Schlag ins Gesicht aller Fans, die das geglaubt haben. Nun ja, wie steht die Organisation eigentlich da? Also wird immer ein bisschen heruntergemacht jetzt durch diese Ereignisse auch. Ich habe irgendwo noch gelesen, die bisherigen Spitzel, also Nox, waren ja auch, sind ja bislang alles Whisky-Sorten gewesen, also zumindest die männlichen, ne? Ja, das ist durchaus möglich, da bin ich nicht so auf dem Laufenden. Also Rye, Scotch, Bourbon, hatten wir ja einen vergessen. Rondo kennen wir nicht, seine Spitznamen kennen wir nicht, ne? Hat vielleicht auch gar keinen, ja. Hatte vielleicht keinen, genau. Also vielleicht gibt es da diese Theorie, dass Anukata doch genau weiß, wer diese Leute sind, aber sie aus irgendeinem Grund dann in der Organisation duldet. Weil Anukata ist ja derjenige, der sie auch benennt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist in diesem Fall aber auch noch ein neues Organisationsmitglied, das jetzt auf den Plan tritt, neben Scotch, der schon tot ist, wie man erfährt in diesem Kapitel, erhält Subaru Okiya, also Shueisha Akai, eine Nachricht von Kir, also scheiße noch am Leben zu sein, und darin erwähnt sie mit drei Buchstaben R, U und M anscheinend ein neues Organisationsmitglied, das eben genau diesen Namen trägt. Auch Joji und Kamel werden über dieses neue Organisationsmitglied natürlich informiert, von Subaru Okiya eben oder Shueisha Akai, und diese beiden sollen auch James Black darüber informieren. Ja, jetzt natürlich die Frage, rum... Laut Subaru Okiya soll Rum noch ein Organisationsmitglied sein, das noch höher steht als Jin. Und wir kennen ja Jin, also Jin ist ja schon eine zentrale Person in der Organisation. Jetzt kommen wir also deutlich näher an den Boss heran, beziehungsweise haben erstmal einen Namen bekommen von einer Person, die dichter am Boss sein soll. Die Frage ist natürlich, warum Subaru Okiya oder Akai nicht vorher etwas mal über Rum gesagt hat, sondern erst jetzt damit rauskommt. Ist eine andere Frage. Auch Conan ist darüber informiert, dass Rum auf den Plan getreten ist. Hoffen wir mal, dass es nicht wieder 20 Bände dauert wie bei Bourbon, bis wir erfahren, wer dann Rum jetzt wirklich ist. Und hoffen wir, dass es kein Versteckspiel wird, sondern Rum einfach mal auftritt und sagt, was Sache ist. Damit wäre mir schon sehr geholfen und das würde ich auch sehr begrüßen. Gut, also ich fand den Fall insgesamt sehr schön, auch wenn ich durch dieses, durch das Zusammenspiel mit von Bourbon und den Geheimdiensten ein wenig schade finde, war da auch erst ein wenig überrascht, da man das ja nicht so vorausgesehen hat. Ich meine, solange ich Detective Conan-Fan bin, wurden alle Ereignisse, die passiert sind, bisher immer von Fans vorausgesehen oder vorausgedacht, sodass es wirklich gar keine Überraschungsmomente mehr gab. Jetzt kam der erste Überraschungsmoment und der kam auch wirklich, wie das ja auch schon, wie der Name ja schon sagt, sehr überraschend. Und ich wurde davon auch überrascht, um das nochmal festzuhalten. Konnte mich damit erst nicht abfinden. Jetzt nach einigen Wochen geht's einigermaßen. Ihr habt ja wahrscheinlich gerade eben schon gemerkt, dass ich noch nicht wirklich auf den Laufenden war, dass Bourbon ein Geheimdienstmitglied ist. Auch ansonsten, Akai kehrt zurück, das war ja schon lange gewünscht worden von zahlreichen Fans, auch der gesamte Fall recht gut. Dabei war er doch nur auf der Rückbank. wichtige Rückbank. Ja. Ja, ansonsten, ich denke, man muss den Fall erst noch ein wenig sacken lassen, ist jetzt schon ein bisschen passiert, aber wenn der Fall im deutschen Manga auftaucht in Band 85, denke ich mal, dann dürfte man, denke ich, erstmals auch wirklich wissen, wie der Fall ankommt. Auch ich bei mir persönlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich zu 5 Abzeichen gehen würde. Gehe jetzt mal zu 4 Stimmverzerrern mit Tendenz nach oben. Also, ja, wie gesagt, ich muss den Fall noch ein bisschen ruhen lassen, damit ich da was zu sagen kann, was Richtiges zu sagen kann. Ja, also mein Highlight der ganzen Handlung war zum einmal André Kamels Fahrkünste zu begutachten, mal wieder zu sehen, was er eigentlich drauf hat, also die Verfolgungsjagd. War ein bisschen anders als der klassische Fall, denn in der Tat wurde ja diesmal nicht wirklich ein Verbrechen begangen, vielleicht eher eine Verkehrsordnungswidrigkeit oder so etwas. Ja. Da muss Yumi ermitteln mit Naiko Miike. Ja. Bitte nicht. Ich musste die Naiko Miike schon im Trailer, im Opening ertragen. Deswegen der nächste Fall. Ja, genau. Ja, und sonst fand ich es auch mal ganz nett, dass Yusaku Kudo beim Academy Award ausgezeichnet wurde. Also auch wieder Yusaku zu sehen. Und das absolute letzte Highlight, das wahrscheinlich die vorherigen übertrifft, nämlich die Erwähnung Rums oder Rums, wie auch immer. Den finde ich, auf den bin ich am meisten gespannt. Ich sage bewusst auf den, da ich sehr wohl von einem Mann ausgehe. Und ja, also da werden wir viel erwarten, gerade wegen der Information. Er soll ja dem Oberhaupt nahe stehen, nahe sein. Und da erwarte ich auch viel, dass dieser Charakter mal ein bisschen anders ist als diese Spürhunde wie Börm und Wermut, die wir ja auch zuhauf in der Vergangenheit gesehen haben. Was natürlich nicht schlecht sein muss, aber... Ich hoffe auch. Wir hatten ja... Mir ist kürzlich noch durch den Kopf gegangen, dass Detective Conan in Bezug auf die Organisation jetzt ja in letzter Zeit wirklich sehr stark auf die Menschen fixiert war und gar nicht mal mehr auf die politischen Gegner der Organisation, so wie damals beim Pisco-Fall oder bei Shigehiko Numabuchi oder wie hieß der? Nee. Das war ein Organisationsmitglied, ja, oder? Weiß ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall der bei Pisco und auch bei Davokir ins Koma gefallen ist, da ging es ja auch um einen Politiker. Nicht mal sowas kommt mehr in den Vordergrund, sondern einfach nur noch das gegenseitige Versuch, sich zu töten von Organisationen und Geheimdiensten. Und ich hoffe, dass durch Katz und Maus Spiele, ja, dass durch Rum jetzt irgendwie wieder eine andere Ebene reinkommt, dass vielleicht die Ziele der Organisation ein bisschen stärker in den Vordergrund kommen. Dazu hatten wir auch schon zig Conan-Casts gemacht, also da gerne mal reinhören. Ich hoffe, dass es da in diese Richtung geht und Jin will jetzt auch die ganzen Spürhunde aufspüren. ich hoffe, dass er damit Erfolg hat, um auch das Gesicht der Organisation ein wenig zu wahren. Denn was ist denn die Organisation noch? Also sie ist einfach nur ein Haufen von... Ein Schweizer Käse. Ja, das trifft's gut. Trifft's sogar sehr gut. Also richtige Organisationsmitglieder haben wir eigentlich gar nicht mehr, außer Gin, dem dümmlichen Wodka, Wermut, also die auch nicht so wirklich loyal ist. Und Chianti und Korn kann man ja auch nicht so wirklich als... richtige Mitglieder bezeichnen, sondern eher als Scharfschützen, die das machen, was Janine befiehlt. Ja. Ollis Meinung haben wir noch nicht gehört zum aktuellen Fall. Genau. Meine Bewertung habe ich noch gar warst nicht. Warst du schon fertig? Habe ich dich unterbrochen? Nö, also ich war mit meinem Highlight bin ich ja zu Ende und die Bewertung kommt so fort, denn ich würde da um die, denke ich, 4 von 5 Rumgläsern. Rumgläser, ja, gerne. Geben. Und bei Olli, wie sieht's bei Ja, aus? Also der Fall war ja nun wirklich lang und auch spannend. Also ich war wirklich total geflasht, überrascht von diesen ganzen spannenden Sachen, Wendungen, Aufklärungen. Also ja, also mir hat der Fall sehr gut gefallen. Es wurde wirklich viel aufgeklärt, also am Anfang war ja eigentlich nur klar, endlich wird Akais Mysterium um seinen Tod gelüftet, aber dass man dann auch noch gleich was über Bourbon erfährt, wer er in Wirklichkeit ist, dann war das sozusagen nochmal ein Stück drauf und dann kommt noch ein neues Organisationsmitglied jetzt dazu, was, wie ich gehört haben soll, wohl noch gefährlicher wohl sein soll als Jin. Und wie ihr schon sagte, dem Boss sehr nahe stehen soll. Also es wird auch gleich wieder ein neues Mitglied in den Raum geworfen, das Spannung verspricht. Ich hoffe, es dauert diesmal nicht so lange wie beim Erscheinen von Bourbon. Das hatte ja nach Kiers Krankenhausfall angefangen, wo Kier nur sagte, die Organisation hat einen neuen Spürhund eingesetzt. Band 60. Genau, ja, und dann 78 erst Band aufgelöst, ja. Genau, und Band 75 erstmals aufgetaucht, ja. Das war halt. Nee, 74, oder? Ja. Mhm. 75, ja. Oh, wie sicher? Oder war es nicht 74 Ende ganz am Ende? Oder war es erst mit 75 ganz am Ende. Ach, 75 ganz am Ende, ja. Los mit Alles dem, klar. Ja. Dann haben wir das auch geklärt. Ja, ich habe Olli unterbrochen, ja, oder? Ja, das hat ja nun schon mal wirklich sehr lange gedauert. Also ich hoffe, dass Rum jetzt, oder Rum, wie man es auch betonen möchte, Rum, dass er halt jetzt dann demnächst bald in Aktion tritt und auch, dass der dann man, dass man vielleicht ja jetzt auch ein paar Geschehnisse innerhalb der Organisation mitkriegt. So Fälle, wo dann halt Jin am Ermitteln in der Organisation ist, dass man vielleicht mal sieht, wie deren Quartier aufgebaut ist und so. Also ich hoffe ja, dass man da was sieht, aber vielleicht sollte ich erstmal die Bewertung beenden, bevor wir wieder abschweifen. Also ich komme ganz kurz dazu. Also wie gesagt, für mich war der Fall ein absolutes Highlight, auch wenn es jetzt nicht der Kapitel 900 Fall ist, aber trotzdem ein sehr würdiger Fall für ein weiteres Jubiläum um Kapitel 900, und deshalb vergebe ich die volle Punktzahl von 5 von 5 Organisationsmitgliedern. Das ist doch schön, immerhin einer hier. Was ich mir übrigens noch von Rum oder Rum wünsche, ist genau, also dass er nicht so offensiv ist und kein Katz-und-Maus-Spiel führt wie Bourbon. Erwarte ich natürlich auch nicht, dass es so sein wird. Und genau, wie du sagst, dann eher ein bisschen Einblick in die Struktur, in die eigentlichen Aufgaben der Organisation legt. Ich glaube, er ist so ein, es wurde auch vermutet von einigen Benutzern, dass er so ein Mittelsmann ist zwischen den Mitgliedern und dem Oberhaupt, also dass er quasi Befehle weiterleitet oder bestimmte, ähnlich wie Jin eben, bestimmte Missionen koordiniert vielleicht und so etwas in der Richtung. Damals haben die ja die Arzneimittelfabrik, in der sich ja Sherry aufhielt, abfackeln lassen. Mal sehen, wo sie sich sonst noch aufhalten. Und ansonsten, was ich noch sagen wollte, ist, was einige auch gestört hat, war ja so Shuichi-Akai ein bisschen, dass er zu etwas zulässig ist, als wäre, hätte er immer alles unter Kontrolle, was er vielleicht auch hat, naja. Und ja, also diese Art und Weise, ne? Also dass da vielleicht ein bisschen in Zukunft nicht diese Überlegenheit des Konnen-Shuichi-Akai-Duos so rüberkommt. Ja, den nächsten Fall möchte ich auch nur ganz kurz anreißen, den werden wir dann im nächsten News-Podcast sicherlich noch genauer besprechen, wenn dann auch alle Kapitel dazu veröffentlicht wurden. Ganz kurz, also es geht um die Kapitel 899 und das Kapitel 900 mit den Titeln Ein versiegelter Zug und Überprüfung. Darin geht's um Shukichi Haneda, den wir ja auch schon aus Band 80 kennen, der gerade jetzt in Deutschland veröffentlicht wurde. Lass uns gerne nochmal reinlesen, wenn ihr den Fall mit ihm noch nicht kennt. Jetzt ist er dabei, sein letztes Duell, um alle 7 zu vervollständigen, zu bestreiten. Und er will es auch in diesem Kapitel eben bestreiten. Er hält dann plötzlich einen Brief von Yumi, wo er sich dann wundert, warum denn Yumi ihm einen Brief schreibt. Und darin erfährt er dann, dass Yumi entführt wurde, er allerdings niemandem Bescheid sagen soll. Dazu unterbricht er dann sein Match um den letzten 7. Titel, den er erreichen möchte, damit er Yumi heiraten kann. Höchstwahrscheinlich. Und macht sich dann auf den Weg nach Tokio oder Osaka. Okay. Irgendwo fährt er auf jeden Fall hin. Weil er dann, glaube ich, auch auf Conan trifft, ne? Tokio. Aber waren die Detective Boys nicht unterwegs? Oh, auf jeden Fall. Naja. Die treffen sich auf jeden Fall irgendwo mit den Detective Boys und Agasa. Und Conan erlangt dann heimlich, mehr oder weniger, die Information, dass Yumi entführt wurde, ohne dass auffällt, dass Haneda ihm die Information übermittelt hat, denn sonst, wenn der Täter das sehen würde, denke ich mal, würde es ein großes Bum-Bum geben und schon läge Haneda auf dem Fußboden. Oder Yumi. Oder Yumi, ja. Oder vielleicht sogar beide. Nun ja, jetzt geht's darum, eben Yumi zu finden, und den Code, wo es mehrere Hinweise gibt, oder erst ein Hinweis vom Täter, der dann zum nächsten Hinweis führt und so weiter und so fort. Erinnert ein bisschen an den London-Fall, finde ich. Kann man natürlich zu Kapitel 900 machen, zu dem magischen Kapitel 900. ja, ich schätze mal nach dem großen Organisationsfall jetzt ein Detective Boys Fall, aber ein besserer Detective Boys Fall und würde hier daher vorerst, denke ich mal, 4 von 5 Shogi-Steinen geben. Ja, dem würde ich mich ganz schnell anschließen, um auch Zeit zu sparen. Also ich finde es interessant, dass Haneda jetzt halt wieder auftritt, dass die Beziehung mit Yumi weiter voranschreitet. Mal gucken, wie sich das noch so entwickelt. Also Haneda ist ja bisher nur einmal kurz aufgetreten. Ja, ganz kurz, ja. Und Clemens? Ja, also ich muss sagen, ich habe mir den Fall eher durchgeblättert bislang. In der Hoffnung, endlich mal rum zu sehen. Aber da wurde ich leider noch enttäuscht und werde mich der Bewertung entziehen, um den Fall dann nachher zu würdigen, da ich den also die wirklichen Fall nicht umfassend kenne. Ich hoffe, du blätterst alle kommenden Fälle nicht nur durch, um rumzutreffen, sondern liest auch weiterhin den Manga, ja. Vielleicht läuft er ja schon da rum als verkleideter Passant. Ja, genau. Nicht, dass du jetzt 20 Bände lang nur die ganzen Kapitel durchblätterst. Genau. Aoyama, warum tust du mir das an? Nur gut. Ja, ich möchte gerne noch die Verweise tätigen, die Kevin mir ja schon ein wenig vorweggenommen hatte. twitter.com/connenews, der Twitter-Account, wie gesagt, facebook.com/connenews, unser Facebook-Account. Dazu anschließend youtube.com/connenews, unser YouTube-Account. Wir haben auch 3 Hauptseiten, connenwiki.org, connenforum.org, connennews.org, da könnt ihr uns auch gerne finden. Wir sind als Connencast auch auf iTunes zu hören, wo ihr uns vielleicht gerade sogar hört. Was ein Zufall, kann natürlich passieren, wenn wir den Connencast auch auf iTunes veröffentlichen. Tja, damit muss man leben. Gut, ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wo wir dann auf jeden Fall noch die Episoden besprechen werden, die wir diesmal nicht besprochen haben und auch noch näher auf den Shogi-Fall eingehen werden aus den aktuellen japanischen Kapiteln. Ja, danke fürs Zuhören und tschüss. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiedersehen, Sayonara, wie es die Japaner machen und bleibt sicher. Spielt eigentlich jemand von euch Shogi? Nein, nur die deutsche Variante. Nein, leider nicht. Tja, dann sollten wir mal anfangen und so eine Art Shogi-Tekikon-Fanclub gründen. Oder Go. Ist das nicht auch bei dem Itakura-Fall? Ja, das ist da. Die Go-Steine. War da auch Shogi mit dabei? Ja, Shogi, oder war das Go und irgendwas anderes. Ich glaube, Schach war auch mit bei. André Kamels Fahrkünste zu. Und daher müssen wir uns mit dem, was wir bekommen, der Müllabladestelle für längst vergangene Bands, die irgendwelche Verträge kriegen, das war natürlich vielleicht sehr forsch, aber... Jedenfalls frage ich mich immer noch, welche Band sich Knockout Monkey nennt.